Barbarella, es gab einen Unfall? Kommandant Duran und die Mannschaft konnten nicht zurückgebeamt werden. Wird irgendetwas unternommen, um die Mannschaft zu retten? Barbarella, lassen Sie sich zurückbeamen. Action.